gelänge es uns durch diese Ausführungen zu erreichen, dass der Deutsche im Nahen und Nächsten des Parteigetriebes aus Artlosigkeit, Kindlichkeit, Lähmung und Hypnose erwachend mit misstrauisch geschärftem Blick um sich zu lugen erlernte und dies ihm allerschwerste und unzugänglichste Begriffe, die Nutzanwendung einer erfassten Theorie auf den jeweilig vorliegenden, unmittelbar gegebenen Einzelfall zu finden, dann würde vorerst ein ungeheures Entsetzen, ein Schauder ob der wahnwitzigen Betörung, in die er bis zum heutigen Tage eingelullt dahindöste, ihn durchschüttern, was zu vergleichen wäre dem von Fieberschauern durchschüttelten Organismus, welcher Anfall, je schwerer er den Organismus ergriffe, umso raschere Genesung erhoffen ließe. Gelingt es uns, im Volke die Methoden Zions zur politischen Vergewaltigung der Deutschen so weit zu entlarven, dass das begriffene Allgemeine zum Begreifen des jeweiligen Einzelfalles den aus lethargischen Dämmerzustande aufgescheuchten Deutschen hinangeleitete, dann wäre die Mühe und Eindringlichkeit der Darstellung, die schweren Qualen und Leiden, durch die der Verfasser bis zum heutigen Tage hindurchgemusst, dank Zions wacher Erkenntnis der größten, ja einzigen Gefahr, die ihm solche Aufklärung bringen könnte, nicht umsonst aufgebracht und ertragen worden. Und nach jenem bereits erwähnten Gesetze von der falschen Objektivität des Deutschen, die ihn unfähig macht, sich den Erlebnisse anzuvertrauen, also zum gut fixierten Objekte vorzudringen, werden wir gerade in diesem Abschnitte schon deshalb aus eigenstem Erleben berichten müssen, weil ja auf diese Art Zions geheimste Kampfmethoden vom Verfasser am eigenen Leibe erprobt in ein helles Licht gerückt werden können, wie es eben nur vom unmittelbaren Erlebnisse auszustrahlen vermag. Denn niemals werden wir die Ziele eines Gegners besser verstehen und erkennen lernen, als wenn wir die Methoden erfahren, mit denen er diejenigen, so seine Ziele zu durchkreuzen wagen, zu vernichten bestrebt ist. Wer sich die Schwindelgestalten vergegenwärtigt, wie wir sie in Figur 19 grafisch darzustellen versucht haben, findet dort das Bild für die jeweilig vorgetäuschte politische Gestalt, die der Jude derartig meisterlich zu mimen seit jeher gewusst hat, dass er völlig unerkannt und undurchschaut in allen Parteien sein Wesen treibt, was ihm umso leichter gelingt, als ja der Deutsche nicht nur Talleyrands schönen Satz von der Sprache, die dazu da sei, um die Gedanken zu verbergen, nicht sein eigen nennt, sondern hoffnungslos unfähig ist, diese seiner geeignetsten Art zuwiderlaufende Geistigkeit überhaupt zu begreifen, sondern weit lieber denjenigen mit Entrüstung und Ingrimm abzuweisen gewillt ist, der es versuchen wollte, ihn aus dem Traume zu erwecken und ihn gegen so viele seiner besten Freunde misstrauisch zu machen. Derartige Versuche sind und bleiben vollständig hoffnungslos, da der Deutsche in solchen Fällen die Gewohnheit hat, sich an die so Verdächtigen um Rat und Auskunft zu wenden, worauf sie, die zu befürchten haben, ihr weltumspannendes Geheimnis könnte von einem Erkennenden noch in letzter Stunde entlarvt werden, in glänzendem Zusammenarbeiten den lästigen Querulanten derartig höhnen, verleumden und als irrsinnig brandmarken, dass sich Misstrauen und Entrüstung des guten Deutschen, einmal geweckt, nun mit voller, durch Zion teuflisch aufgestachelter Erbitterung über den unglückseligen Verwarner ergießt. Dies war und blieb mein Los, seitdem ich es versucht hatte, ein verzweifelt Sehender unter lauter hoffnungslos Blinden, den Erzfeind im deutschen Lager zu entlarven. Ein Versuch, der schon deshalb zur Nutzlosigkeit verdammt bleiben musste, weil ja Zions geheime Abgesandten, die Abkommandierten, wie sie Bismarck zu nennen wusste, nicht etwa an untergeordneter Stelle ihr Wesen treiben, sondern getreu jener Unverfrorenheit spezifischer Natur, also der Schutzpe, wenn sie sich schon einmal die Mühe nehmen, im feindlichen Lager zu hospitieren, es nicht unter einem Führungsposten zu tun und also als beste Vertrauensmänner alle geheimsten deutschen Fäden in geschäftigen Fingern vereint halten. Je weiter nach Norden hinauf wir in Deutschland kommen, desto durchgehender finden wir den Typus Charakter ohne Fantasie, desto aussichtsloser bleibt der Versuch irgendwelcher Aufklärung auf diesem Gebiete, so zwar, dass wir die Hoffnung auf ein erstes Aufdämmern dieser schmerzensreichen Erkenntnis auf unseren eigensten Heimatsbereich Deutsch-Österreich setzen, wo selbst zwar Fantasie ohne Charakter aller gemeinsamen Tat im Wege steht, doch aber die Fähigkeit, sich in eine fremdartige Psyche hineinzuversetzen, genügsam vorhanden ist, dass ein erstes Aufdämmern dieser Erkenntnis, ein jähes Aufschrecken aus allzu langer Traumbefangenheit gerade hier zu gewärtigen war. Und so wäre denn zu erhoffen, dass vielleicht gerade in dieser unseligst gefährdeten deutschen Stadt Wien die Verheißung eines ersten erkennenden Erwachens aufdämmerte, welcher Verheißung durch langsames Übergreifen solcher Einsicht auf die schwer und zögernd fassenden, dann aber umso fester und treuer haltenden norddeutschen Stammesbrüder jene Erfüllung folgte, wie wir sie als Wechselwirkung zwischen Süd und Nord bereits einmal hoffend auszusprechen wussten. Vergessen wir niemals, dass alle jüdische Geistigkeit, alle Methoden, Praktiken, Tricks und Schliche aus dem Handelsbetriebe der ersten und ursprünglichsten Germäne dieses Volkes ins politische Leben transplantiert wurden. So ist denn Ausnützung der Konjunktur, gute Vorausahnung und feine Witterung für Hausen und Basen von Gesinnungen, geistigen Strömungen und parteipolitischen Schwankungen nicht weniger denn von Waren, der eigentlichste Inhalt aller psychagogischen Künste, die es Zion so leicht machen, an die Spitze einer ihm feindlichen Bewegung zu geraten, dadurch, dass es die Situation und momentane Stimmung seiner Feinde besser und schneller ergründend als diese selbst, durch seine Abkommandierten jene Vorschläge zu machen imstande ist, die als Zusammenfassung aller Wünsche der Deutschen von diesem begreiflicherweise mit heller Begeisterung begrüßt werden. So zwar, dass der Abkommandierte, der so trefflich den Vorschlag, der gerade allen Wünschen entsprach, zu machen wusste, nicht nur nicht entlarvt, sondern mit begeisterter Stimmeneinheit an die Spitze des Ganzen gestellt wird. Dieser Fähigkeit, die politische Konjunktur zu wittern und das vorzuschlagen, was sich in dem langsamer arbeitenden Gehirnen des Wirtsvolkes gerade zu einem neuen Gedanken zu formen beginnt, verdankt der Jude oder der von ihm abgesandte und gekaufte die entscheidenden Führerposten, so zwar, dass wir dieses dem redlichen Deutschen sicherlich, so wie es hier steht, vollkommen unverständliche Phänomen gerade zur Formel zu verdichten wagen. Dass der Jude die Gegenmaßnahmen gegen seine Feinde trifft, ehe diese die Maßnahmen getroffen haben, dass aber diese seine Gegenmaßnahmen dann darin bestehen, dass er die feindlichen Maßnahmen selber trifft. Wenn es nicht so trostlos traurig wäre, so müsste man lachen bei der Vergegenwärtigung des fassungslos verdutzten Gesichtes, mit dem manch wackerer Norddeutscher die Traumglotzkugeln aufreißen dürfte beim Lesen dieser Zeilen. Gefolgt aber wird diese Verdutztheit sein von ungläubigem Kopfschütteln, unwillig ärgerlichem Achselzucken, ja der entrüsteten Abkehr von dem Verkünder solch unsinniger Verschrobenheit. Und der ganze Erfolg wird wohl vorerst ein überlegenes Lachen der Entrüstung sein, ob des Aberwitzes und Verfolgungswahnes, der aus solchen Behauptungen doch unverkennbar zu ersehen sei. Da aber muss es klipp und klar herausgesagt werden, nicht um uns und unsere Zurechnungsfähigkeit handelt es sich hier, sondern lediglich darum, ob der Deutsche in letzter Stunde solch Unwahrscheinliches, Ungeheuerliches und Aberwitziges zu begreifen sich entschließt oder nicht. Vertraut er in hochmütiger Besserwisserei, vorwitzigem Eingebildetsein lieber seinem scharfen Blick und seiner starren Durchdrungenheit von sich selber, dann ist das deutsche Volk verloren. Und so wollen wir denn unbekümmert und unbeirrt versuchen, dem Deutschen die allzu hochmütig und siegessicher emporgereckte Nase auf Dinge zu stoßen, die er ansonsten nie und dank Zions Meisterschaft im Verschleiern wirklicher Zusammenhänge selbst nach seinem Untergang nicht zu sehen bekäme.